Atreo senkte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Wie heißt diese Stadt?« »Es ist die Hauptstadt des berühmtesten Landes in ganz Phantasien. Von keinem anderen Land und keiner anderen Stadt gibt es so viele Geschichten. Auch du hast gewiss schon von Spukstadt im Gelichterland gehört, nicht wahr?« Atreo nickte langsam. Gmorg hatte den Jungen nicht aus dem Auge gelassen. »Und wer bist du?« Atreo überlegte eine Weile, ehe er antwortete. »Ich bin niemand.« »Was soll das heißen?« »Es soll heißen, dass ich einmal einen Namen hatte. Er soll nicht mehr genannt werden, darum bin ich niemand.« Der Werwolf ließ sein schauerliches Gebiss sehen, was wohl ein Lächeln andeuten sollte. Er verstand sich auf Seelenfinsternisse aller Art und fühlte, dass er hier auf irgendeine Weise einen ebenbürtigen Partner vor sich hatte. »Oh, wenn es so ist, dann hat niemand mich gehört und niemand ist zu mir gekommen und niemand redet mit mir in meiner letzten Stunde.« Wieder nickte Atreo. »Kann niemand dich von der Kette losmachen?«